Die Weltöffentlichkeit und die verschiedenen Kreise Südkoreas schätzen das heilige Leben und Verdienst der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk hoch. Der erste stellvertretende Vorsitzende des kubanischen Unterstützungskomitees für die Wiedervereinigung Koreas, die Direktorin des Kindergartens Kim Jong-suk in der Mongolei und weitere progressive Persönlichkeiten der Welt betonten, dass die Ruhm- und siegreiche Kampfgeschichte der DVJK vom erhabenen Verdienst der revolutionären Kämpferin Kim Jong-suk, die dem Führer treu ergeben sei, Zeuge. Das Bulletin des chinesischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und die Internet-Homepages des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit ihrem Hauptsitz in Spanien, des nationalen Zuchtideologischen Komitees der Demokratischen Republik Kongo und des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees würdigten in ihren Beiträgen, dass das Leben von Frau Kim Jong-suk, die ein gutes Beispiel für den todesmutigen Schutz des Führers gegeben und dafür gesorgt habe, die koreanische revolutionäre Sache von Generation zu Generation fortzusetzen, zwar kurz sei, aber ein glänzendes Leben darstelle. Die südkoreanischen Einwohner verschiedener Kreise und Schichten wie Professorin Lee Hae-sung in der Frauengesellschaft und ein Mitglied der Musikgesellschaft Mide und die Massenmedien wie die Zeitschrift Mal repräsentieren das heilige revolutionäre Leben von Genossin Kim Jong-suk, die sich dem großen Genossen Kim Il-sung hingab.